Okay, ich habe dir ja gesagt, ne, das ist eine Rolle von einem Telepathen, ne? Der hat jetzt mitgekriegt, dass er das euch ins Forum gepostet hat, ne? Weil er das ja gemacht hat, und dann ist er natürlich Telepath, ne? Das wird auch erklärt. Auf jeden Fall, der eine oder andere hört das gerade noch, vielleicht hört das nicht, ne? Auf jeden Fall, jetzt ist es jetzt schon, dass er das vor ein paar Minuten da in den Chat gestellt hat und jetzt praktisch eure Gedanken waren. Das habe ich gedacht, das mache ich so, ne? Das heißt, das liegt ja praktisch technisch ein bisschen im Bett, ne? Und, finde ich das einfach, was die Leute so machen, wie das wissen. Du denkst erst so ein bisschen natürlich, die Basistheorie, ich glaube, das ist, das sollte als Stephen Hawking selbst leicht verständlicher Text sein, ne? Und Tatsache, es gibt tatsächlich Leute an Cambridge, die sowas lesen können. Es gibt sicher Leute, die das interessiert, aber ich sag mal, die Verschwörungssachen und die sind gut, ne? Die sind auch plausibel, aber das Ding ist tatsächlich, es ist unlesbar. Aber ihr seht zumindest, dass man daraus eine Story machen kann, als werdet ihr gesehen. Eigentlich ist das ganz gut, denn ich finde natürlich leider meine Stimme selber, das ist halt immer so ziemlich grausam. Und ich meine, das vielleicht eigentlich nicht wirklich anhören. Das heißt, ich weiß auch nicht, nach ein paar Tagen, was ich da genau gemacht habe, aber normalerweise bin ich jetzt Telepath in dieser Serie und für mich selbst gesprochen. Und das Ding ist, theoretisch müsstet ihr jetzt vielleicht schon Pardons gemacht haben. Das ist ja nicht so groß. Ja, und jetzt müsste das eigentlich gleich funktionieren, dass irgendwelche Leute, die ich mir vorstelle, dass sie das gerade hören oder irgendwas machen, dazu irgendwas denken, und ich müsste das dann ausgleichen. Also zumindest ist das so jetzt so geplant. Und dann machst du das, ja? Genau so, ja. Und jetzt müssten hier zum Beispiel Leute wie ich auftauchen und feststellen, dass sie neugierig sind, ja? Genau. Und das ist dann deine Welt, ja? Ja. Also theoretisch reden wir jetzt einfach so mit dir und dann klappt das, ja? Genau so, genau darauf wollte ich hinaus, genau das soll jetzt passieren. Also ihr seid vielleicht praktisch dabei, irgendwie versuchen zu verstehen, was da passiert. Es gibt ein paar Spoiler-Alerts, ne? Und dann denkst du so, Dillenhand und die Andromeda. Ja, das findest du gut, ja? Genau, genau das meine ich mit telepathisch. Also ich bin jetzt eine Stimme von dir auf dem Auf, ja? Genau. Irgendwie jemand, der hier im Fassungsforum meint, er müsste sich überlegen, ob er sich wie 30 Megabit antut, ja? Ja. Das ist halt so meine Welt, ne? Ich habe mir erst vorgenommen, Silvester, dass ich das dann im nächsten Jahr mal so aufzeichnen soll. Achso, du zeichnest das jetzt auf, ja? Genau. Also das ist jetzt praktisch so eine Art Selbstgespräch, ja? Genau. Die aber irgendwie, ich persönlich nehme der Telepathie ab, ne? Das ist natürlich ein Selbstgespräch. Allein aus touristischen Gründen. Oh Mann, ey. Und jetzt darf ich mir gleich dieses Labor theoretisch von mir selber hier auf unserem eigenen Forum angucken. Zu lesen, erhören, oder zu hören, ja. Das heißt also, du schneidest jetzt praktisch das, was du von meinen Gedanken jetzt mit, ja. Warte mal, die ganzen Gespräche, die jetzt gerade so laufen zwischen den ganzen Leuten, werden aufgezeichnet, durch ein Gefühl oder ein Headset. Und wenn dann irgendwie ich so denke, dass ich vielleicht doch mal reinstecke, dann, genau das verstehe ich dann in dieser Selbstgesprächstherapie. Und ich bin dann praktisch eine deiner Stimmen, ja? Ja, genau, das ist ja Sinn der Aktion. Und praktisch das mit der Hand, also könnte das ja dieses, was ich auch so, und ich mal fragt, ach so, das ist ja nicht isoliert. Das heißt, dass da auch auf der einen Seite ist, dass natürlich ein Forum jetzt, wo ich so denke, das sind tolle Leute, die könnten sich interessieren, das sind immer schon oft auf dem anderen da. Andererseits sind natürlich die beiden Typen, das ist eine Echtzeit-Story, auch mit diesem System. Das heißt, es ist ja nicht so, dass das so isoliert ist, dass da eine Story läuft und dann ich nebenbei so Interviews mit euch mache, ne? Sondern ihr lebt praktisch mit in dieser Welt, das ist ja Sinn der Sache. Ihr solltet mit in der Welt leben, ich bin der Telepath. Das heißt, also ihr trefft dann technisch gesehen eventuell gleich auch noch auf die beiden Protagonisten, die Story bringt sich weiter, das ist ja Sinn der Sache. Dass man das Publikum so ein bisschen einbezogen wird. Und dann, wenn gleich hier den Hand, das Problem ist, wahrscheinlich den Hand. Was würdest du machen, was? Wenn sich ein Telepathen denkt, hier rein, Leute, und in der Verpresse, was? Was würdest du machen? Wenn du auf deinem Traum damit gestellt hast, dass sich da irgendein Telepath in deinen Gehirn rein einläuft. Was würdest du dann machen? Dann denkst du, oh, schön, Und da ist bestimmt jemand, der gleich mal den ganzen Zugangscode hat, ne? Das ist natürlich doof für mich, ne? Weißt du? Dann habe ich hier mal raus, der macht mir auch ein bisschen Sorgen, ne? Weißt du? Und übrigens, also im Rahmen einer Evidenz-Rahmenhandlung und dieser Star Wars-Geschichte mit deinem telepathisch verbundenen Hand jetzt diskutieren, wie das Leben so ist, in deinem Roman zu leben. Genau, das ist ja der Sinn der Sache, versteht ihr? Das macht das Ganze erst so spannend. Also, du schaust auf das mit Forum, ja? Und du kriegst dadurch irgendwelche, inzwischen deiner telepathische Connects, ja? Und dann, sind sie praktisch jetzt in deiner Welt dazu genötigt, irgendwie mit den Hand und Prinzessin Leia irgendwie eine sinnvolle Kommunikation zu führen. Nein, sinnvoll muss sie nicht sein. Das ist ja eine Evidenz-Rahmenhandlung, da passiert eben nie was Sinnvolles. Weil mal wird das Universum vernichtet, mal werden die Borg ausgelöscht oder die Psychopath-Typen, ne? Also passiert ja nicht viel. Weil es ist natürlich immer so gemacht, dass es wirklich nicht da nicht viel passiert, aber bei den Borg ist das eine Sache, die sich denen auch um Eisfreiheit macht, ne? Also, die können ja wirklich nicht viel, da habe ich schon gesagt, dass es ein Unschuldiger stirbt. Bei den Psychopath-Leuten habe ich natürlich auch die ganze Unschuldigen aussortiert. Weil die Leute, die nur mitlaufen waren, dann, wenn man nichts zu tun haben wollen, eigentlich wollte dann so gelitten haben. Die wurden natürlich voll befreit. Wovor befreit? Das ist jetzt voll der Spoiler, aber das macht ja nicht, das kommt eher später, aber. Das steht ja sowieso alles mit, das steht da gar nicht drin. Weil die Romanische Geheimnisse sind nur für sich scheiß Sachen. Und, ja, ich bin zum Beispiel so eine Stimme, ob die darauf achtet, dass der für sie Zeit mit jetzt kurz gehalten wird. Weil ich hatte so ein paar Leute, die meinen, dass ich sag mal für Cambridge-Studenten sicher ein hochgradig komplexer Text ist, aber das für den normalen Autor zu schwer zu beherrschen ist. Um nicht zu sagen, ja, okay, und wir wollen jetzt nicht so zeigen, warum Hawkins den Text gut findet. Gut. Und du kannst dich so gut aufstellen, ja? Ja. Und wir müssen uns ein bisschen gewöhnen, dass praktisch jetzt in deiner Ich-Welt das Forum, das Forum? Entschuldigung, ich bin irgendwie nett gelandet. das ist jetzt so ein Ich-Gespräch, ja? Das ist bei dir ein Selbstgespräch, das. Ich bin jetzt ein bisschen losfragt. Du sprichst jetzt praktisch all unsere Gedanken aus, ja? Immer nur eine zur Zeit, alles andere ist schwierig. Nur leider ist in diesem Netzwerk, kein Prozess haben. Data ist schwierig. Also die wollen auch nicht mal alle reden. Aber technisch gesehen, also es wird sagen, dass ich hier zum Beispiel, das ist ja nicht wie in Enterprise, dass du einfach passiv vor dem Fernseher sowas genießt. Das glaube ich jetzt nicht. Also, das ist ja auch, zum Beispiel meine Sternfassung ist ja so, wie man sich, also meine Sternfassung ist ja so, dass wenn man sich verfilmen würde, im Fernsehen landet, bei uns, aus irgendwelchen Gründen. Und mein Dillhand ist praktisch in einer Welt, die man zynastisch und ähnlich umgesetzt hat, aus irgendwelchen Gründen für irgendwelche Bevölkerung, die auf einem Planeten leben, um irgendwas zu wissen, was eigentlich wichtig ist. Meine Welt ist natürlich so, wie man sich das vorstellt, wenn es wirklich wäre, wenn es Dillhand und die ganzen Typen alle gäbe. Das ist ja Unterschied. Und das ist natürlich in Echtzeit. Das heißt, das ist nicht so ein isolierter Roman, wo ich da einmal ein Movie mache und dann existiert die Welt daneben nicht mehr. Ich lebe ganz normal in dieser Welt, also meiner Welt mit diesem Leuten zusammen. Das ist ja so was. Also kann ich auch die Primärrunde von Unimax Zero mal fragen, warum du doof bist. Die hat leider zurzeit emotionale Probleme. Die hat leider gerade die gute Laune einer Atombombe. Die hat leider im Rahmen der Evidenz-Rahmenhandlung gewisse Aggressionen entwickelt, um nicht so zeitig zu sprechen. Aggression, ja. Angeblich, kann man das sogar siegen. Also, jetzt gehe ich persönlich auf Talking zu. Okay. Aber die ist nur so sauer, dass man das tatsächlich wiegen kann. Also nicht, dass man es gegessen hat. So irgendwo schon liegt ja auch was, ne? Wie viele Bock gibt es noch? Technisch gesehen ganz viele. Aber, ja, ich glaube halt in dieser Story das Problem, dass die irgendwie Probleme hatten mit dem Hals. Verfeuert. den Paradeplanet. Ja, das ist also so, man muss ein bisschen aufpassen, wenn das heißt, dass da, ach so, eben natürlich, ja, das ist, also er braucht Minimum 9 Stunden dazu hören, ne? Ja, das, wenn man das meint, tue ich das schon. Okay, man sagt immer, dass diese Schnurrhaus-Bilder, das ist ziemlich gut, wird. Annika kann man jetzt aufhören, ja? Nö, ich bin da gerade dabei, den Müllhammer aufzulernen. Aber nicht aus dem Fenster, oder? Nein, das Fenster war gerade nicht vor der Tür. Die mögen sich aber nicht, das doch, die mögen sich. Sie hat doch nicht den Rampart in der Ohren gebracht, oder? Nein, das hat sie sich nicht getraut. Dass ich dann das hier runtertragen will. Keiner mir das Ding gestört. Das ist nicht immer. Konnte nicht mehr, der musste weg. Du hast nicht den Rampart runtergebracht. Was ist denn das? Ich dachte, wir brauchen einen neuen. Das ist nicht dein Ernst. Ich zeige die Wohnung zu Ende. Das willst du jetzt nicht wirklich machen, oder? Was ist das für eine Arbeit, das ist? Da fehlen ein paar Quadratmeter. Ich kenne dich. Das Wetten, also das, nein, das natürlich, das tatsächlich ist einfach ein Respekt, der ist unterschiedlich. Ich hab's geahnt. Boah, die Handlung ist weitergegangen. Tatsache, die Handlung geht weiter. Seit wie vielen Monaten versuchen, diese Handlung weiterzuführen? Schon ziemlich lange. Das ist ein Highlight, das muss ich mit Gelände ankreuzen. Hinter hat aufgekehrt, der Müller war so im Teller. Na, der Mülleimer, der Farbeimer. Das hat sich seit wie vielen Monaten dieser Raum schon kämpfen, dass er in die Runde gebracht hat. Aber das hinter dem Runde, das hätte ich nicht gedacht. Doch, das hat mich gestört, irgendwie kann ich nicht mehr. Faszinierend. Es soll aber Zeit nach Wunder gehen, ne? Echt, so ein Problem hat hier. Ja, eben, was für eine Farbe, das ist sicher noch sehr spannend. Wieso? Weil ich doch nicht das nicht hinzieht. Ich bin mir sogar sicher, dass ich morgen. Nein, die zeichnen weg heute. Du bist doch egal, jetzt 10 Uhr durch. In da. Ich jetzt. Mach ich so lange oder so. Die wird nicht Wände zeigen, während ich ihn kennen habe. Das ist im Rennen, die Erhöhung tun die Sicherheitsprofi. In da. Ich weiß nicht. Kannst du dich vielleicht mal überlegen, warum die die Wohnung schlecht ist? Die Frust ist durch. Ja. Wie gesagt, also das Publikum ist neu und die kennen diese ethische Breite dieser Diskussion noch nicht. Die glauben nämlich, das wird irgendwann interessant. Wieso? Jetzt sollen Leute glauben, was? Jetzt soll tatsächlich Leute glauben, dass diese Story irgendwie einen Sinn hat oder irgendwann interessant wird. Wieso? Das wird nicht interessant. Und das wird auch nicht interessant. Die diskutieren jetzt eventuell die nächsten Wochen, wenn nicht sogar Monate, wie sie die Wohnung weiter streichen. Das kann sich über Jahre hinziehen. Ich würde dann trotzdem da einmal ein, weißt du? Die Wohnung wird nicht abgesehen von 2 Quadratmetern, die man richtig gestrichen hat und nie weitergeführt. Denke ich zumindest. Aber ich kann mir gut vorstellen. Das ist ja so die zu erwartende Handlung. Das geht ja höchstens ein halbes Jahr darum, ob ich die komplette Wattstreichung oder einen Tag hält. Deswegen würden wir das normalerweise ziemlich schnell ab. Aus gutem Grund. Aber es ist immer so schön, dass sich diese Story jetzt einfach tatsächlich mal verändert. Tatsächlich, man hat immer so das Gefühl, dass sich hier irgendwie mal eine Handlung entwickelt, die etwas. Ja, was sterben die bestimmt? Hoffen wir zumindest. Nein, wie sagen. Das ist die wahrscheinlich längste und unglaublich. Und das ist voll cool, ich bin etwas spannend. Da passiert bestimmt demnächst was. Das ist was passiert, das war spannend. Ja, ich bin aber auch spannend. Und was passiert jetzt als nächstes? Gar nichts. Wir diskutieren jetzt erstmal, ob der Farbton ausreichend gleich ist, um nicht zu streichen. Aber da habt ihr noch die nächsten Wochen mit zu tun. Normalerweise kommt das nicht in diese Zeit, aber das ist. Und es ist mein Highlight in der Sendung. Ich glaube, viele passiert da die nächste Woche nicht. Also, da gibt es noch ganz viele schöne, noch viele Anekdoten, aber eigentlich passiert das nicht. Können wir das jetzt mal abhören? Ist das wirklich ein bisschen heftig? Ich bemühe mich mal, das Thema zu lesen. Aber das ist spannend. Den wird das schon. Da müsst ihr echt aufpassen, also die machen das schon lang. Ich bin so toll vor. Nein, das kriegen wir nicht. Wir wollten mal zeigen, warum diese Story nach Möglichkeit ziemlich kurz gehalten wird seitens der Redaktion. Einfach, weil es furchtbar langweilig ist. Es ist nicht langweilig. Das ist ein Meerschweinchen hier. Ja, etwas. Das ist schön, ja. Die soll mal gefüttert werden. Die. Ich kann auch normal reden, aber persönlich finde ich das besser, wenn ich so rede. Einfach weil ich ihn lustig. Das macht eigentlich Sinn, aber ist besser egal. Auf jeden Fall, Annika. Nö, das ist mal Ruhe. Ich muss doch irgendwie nochmal gucken, ob ich das jetzt nochmal mache. Ja. Ich fliege einfach nur rein. Ach, weiß ich nicht. Ich muss mit meiner Ratte spielen. Das sieht da eigentlich. Nein, das passiert gar nicht. Ja. Und ich sag dir so, wenn du darum bittest, dass die irgendwie voneinander kuscheln und so, ne? Bleibst du nach das. Keiner der Typen, der ja nur mit dir noch eine irgendwie eine Szene haben und wo irgendwas zwischen dir passiert. Und ist das aber auch so was? Nein. Wir möchten auch nicht weiter darüber nachdenken. Weißt du, was die gemacht haben? Nein. Einmal abgesehen davon, dass die vielleicht beide telefonisch sind. Was passiert denn dann so? Die küssen sich. Oh. Jetzt. Die haben sich geküsst. Und zwar jahrelang. Wie lange? Jeden Tag? Nein. Den ganzen Tag. Weißt du, stell dir vor, du musst dir ein Protokoll schreiben, das was die machen. Und dann steht da, 16 Uhr knutschen, 16.17 Uhr knutschen, weißt du? Und nach ungefähr, wenn du das beobachtest, und stellst fest, nach 8 Jahren, dass die Gesellschaft verdächtig dabei ist, und der Chef sagt, komm Junge, ich hab wohl leider keine andere Freiwilligen mehr gehört, du bist von mir so gefahren. Das Leben hat auch einen Sinn. Nein, die haben bestimmt irgendwann auf. Hoffe ich doch. Oh Mann, das ist wirklich nicht lustig. Das ist nicht lustig. Die mögen sich gar nicht. Das ist ein Käse, wenn man sich nicht muss. Ja, eine Stunde am Tag vielleicht. Oder 10. Aber könnte das. Die haben auch zwischendurch tatsächlich da auch lustig gemacht. Also in der Mannschaft tatsächlich, also. Nicht wirklich. Ja, die waren ein bisschen verschossen, da haben sie vielleicht etwas übertrieben. Es kann sein, dass sie vielleicht. Aber sie brauchten das. Die brauchte das. Wie gesagt, das war die Ruhe, aber so nach, das ist nicht stimmt. Und übrigens, ja, seit Insa und Annika gibt es auch dieses Verbot in Hollywood. zum Beispiel, was, ja, zum Beispiel das Ding gibt es auch, dass es keine Schummidee-Videos mehr kriegen hat. Nicht, dass das plötzlich Insa auftaucht. Wieso? Das ist keiner will das. Verschiedene Sachen sind wieder was tatsächlicher. Die haben ja gar nichts gemacht. Ihr habt nur da gesessen und ihr angesperrt, ne? Ja, das haben die gemacht. Nichts. 4 Jahre lang. Und ich sag dir, ne, wenn du denkst, in Bollywood schreibt er irgendwie schmalzig, ne? Oder irgendwie, ich sag mal, absurd. Ja. Die beiden, ne? Ich weiß ja nicht, dass sie sich gerne hatten, aber. Das war doch ein echt tragisches. Ja, meine Freundin, ne? Die steht nicht mehr auf Liebesfilme verstehen. Weil das muss ich gerne antun. Was ist denn mit dem zur Musik? Ah, ich bin ja so Zeit und nein, und das denke ich echt ab von diesem Trauma, was ich da habe. Oh. Das brauche ich mal so. Wenn ich so denke, Insa und Annika, wir waren das früher, eine halbe Stunde ist der Hotelra und dann noch ein bisschen Zeit und nein, das wäre mir gefühlt besser. Das klingt also wirklich so schön ab von diesen Gedanken. Mit Liebe, Gefühl und Herzschmerz. Ich finde das aber schön. Hätte ich hier nie gedacht, dass ich das gut finde, aber es ist halt tatsächlich immer schon echt gut, das zu hören. Das bringt dann zum Fall, dass ich tanzen. Nicht, dass ich auch so verstehe, aber es ist halt mehr medizinische Gründe, ja. Weil, wenn ich mir schon die Torschule angucke, dann würde ich mir vorstellen, dass ich das jetzt 3 Stunden lang hören muss, wie du die alles machst. Ich setze auf die schwarze Liste. Nein, das ist wichtig für die Hand, das ist überhaupt nicht wichtig. Das ist irgendwie Schmalz für die kleinen Menschen auch. Meine Freundin sind das auch gut. Ja, die ist auch jung, die hat das doch nicht gegeben, wenn sie damals abgeworfen hat. So, was ist denn, Adele hat halt nur ein Kämpfer steht hier. Wieso? Haben wir vielleicht noch irgendwie mal Kopf hier? Nein. Ach, der war, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Aber Moment mal, ich weiß noch was, der Daniel gekauft hat. Ja, ich muss noch kurz gucken, was Analyse Daten. Cyberpunk 9. Wie weit geht noch jetzt bis 9? Oh, bist du irgendwie noch menschlich? Ja, das ist nicht so ernst. Was ist das da? Das ist ein Social Adaption Center. Improved. Der funktioniert? Ja. Die hast du die gekriegt? Was? Ja, aber so ein Cyberpunk rein, aber ja, das Ding ist, das ist ein Social Adaption Center, das kann das mal, ne? Also praktisch die Fähigkeit, empathisch zu wirken. Das Dumme ist, es ist ein Adaption Center, nicht unbedingt ein philosophischer Schritt, wie ich die Welt dafür Griff bekomme, sondern ich passe mich auch selbst von meiner Umwelt an. Und das ist unheimlich praktisch. Du hast Cyberpunk unter Tasche. Ja, der Einbau war etwas unangenehm. Also, das Ding ist nämlich, wenn man diese Okulardinger da einsetzt, dann die gehen halt ein bisschen auf die Haut und da haben ein, zwei Wochen so ein taubes Gefühl, das ist unangenehm, aber das ist nicht gefährlich, glaube ich. Okay, Ja, also ich habe das bei der Enterprise schon aufgeschlagen, wenn man einfach so anfängt, ne? Ja. Denke so plötzlich, was bin ich Gott zugeordnet? Ich so, was scheiße, das ist davon, dass ich mir nichts mache in der Tat, ne? Ja. Das ist das, ja. Ja, ich glaube, wenn man jetzt weiß, dass man wirklich ist, die haben, ich sag mal, mehr oder weniger und hatten sie Gott zusammen, dann werden da nicht richtig Spielraum. Ach so. Und was jetzt bin ich Gott? Du, keine Ahnung, wir sortieren die gerade neu. Wieso sortieren die die? Ja, ich muss dann die auch verwalten. Die verwalten. Ja, wir können ja die Organe nicht einfach so, ich sag mal, stumpf nach in das Blumenkiel sortieren. Wieso? Die Organe. Ja, die wurden zerlegt. Warum? Ja, die hatten Schulden. Ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt noch beschlossen haben. Die hatten halt hohe Telefonkosten. Ja, das ist so ein heißes Wurstern, das ist teuer. Das ist, ich sag mal, wenn du dir irgendwelche Hackerviren reinziehst, ne, das ist kein Virus. Das ist eine hochbrillant geschriebene Anwendungssoftware, die leider auf dem Schwarzmarkt geworfen haben, und leider am Verkrecksten waren, weil irgendwelche Funktionen genervt haben. Und was waren das für Funktionen? Diverse, da war natürlich auch die Philosophie dabei, aber letztendlich war das Philosophie, ja. Mehr Funktionen. Ja, ich sag mal, diese ganzen nervigen Bezahlfenster, bezahlen, die haben wir natürlich erklärt und abgeschaltet. Das war natürlich nicht ganz legal, aber irgendwie auch beschwartbar, Software sowas, und die dann, ich sag mal, fertig installiert, die ganzen Hacker zu mitkaufen, das ist natürlich teuer, ne? Gerade wenn wir Systemkompatibel sind. Oh, Scheiße. Die hatten leider ein Problem, da gab es und alle Takt und plötzlich braucht das zu deswegen Aktenrecht, also das war einfach notwendig. Und ich sag mal so, dann hatten wir halt das Problem, dass die Software Aktenrecht hatte, weißt du, wie das so ist, ne? Wenn man so, ich sag mal, weißt du, was Sandbox ist? Ja. Das ist ganz übel, wenn man das drinsteckt. Ja, aber die mussten das in einer Weile mitgekriegt, dass die das gesteckt haben, dass die Sandbox sind, fand ich gut. Das zeigt uns, dass wir das können und dann, hatte ich halt das Problem, dass dann haben wir dann so rumgespielt und denke dann, haben die auf die, dass die ein TCPA gesichertes System brauchen. Das ist natürlich sicher, weil das wäre ein Tempo-Server da hilft. Und von wem stammt das Schiff sein? Von mir, also von meinem Norden eigentlich. Und was war da drin? Das sie hatten halt das Problem, dass sie das Check haben, dass sie Software 6 Center zum Fallen sind. Also, das ist natürlich die Windows, das ist so eine Maschine, was haben wir rausgekriegt, aber leider. Zumindest hatten sie den Trinken gedacht. Und dann haben wir halt die Patrick dazu gebracht, sich die TCPA-Temper zu legen. Ja. So, ganz doof. Ja, aber du kommst nicht mehr ran. Das war einfach mühsam, die dazu zu bringen. Also, dass wir dann die Schätze austauschen, aber ich würde das machen, wir kein zweites Mal. Ist doch schwierig, ne? Das ist so gut. Ja, die zweite Seite ja ganz gut wie früher. Fallen ja noch ein paar Schätze. Wo sind die Bocken jetzt? Ja, wie gesagt, die werden gerade hier in Lagern passiert. Die hatten ja, weißt du, so ein Borgreif, ne? Und wenn du da irgendwie so ein Telefonnetz-Virus hast, ne? Das ist eine Anwendungssoftware, ja. Hauptsächlich auch so mit der Unterschiedung, wenn ich mir eine bestimmte Bezahlfunktion und Abzahlverträge. Ja, deswegen hatte ich später auch Gericht erfahren, aber die Richter hatten ein Problem mit der Steam-Anlage. Du hast denen die Lebenserhaltung abgeschaltet. Das war Notwehr. Die wollten mich jetzt tatsächlich einfach verklagen. Das geht ja nicht. Das so. Was soll ich denn machen? Und ich bin ja nicht in das Land gegangen, was ich sag mal. Ne. Ich glaube, stell dir vor, du hast einen High-End-Borg heißt, ne? So mit telepathischer Übertragung, all mit den Daten und so. Ne. Und ich sag mal so, 1,99 € umgerechnet pro Bit ist nicht zu tief oder was. Weil ich brauche jetzt, ich muss jetzt die Zeit kriegen, ich habe nicht viel Geld. Dass da natürlich so ein paar Sachen noch liegen mit MacBooks und so. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt, ich hatte da einen ganz guten Gardenhändler, der hat so einen, die nennen das, also böse Leute nennen das Todesgeld, aber es ist letztendlich ein Service-Fabrik. Das ist ein Service-Point. Das ist keine Todesmaschinerie, die Borg irgendwie zerlegt. Wie du zerlegst. Die mussten ja irgendwie das Borg finanzieren. Ich glaube, diese Hacker gelten, das verteuerer mitzumachen. Also, je mehr man das fast ausgegeben hat, desto schneller dann in der Liga aufgestiegen. Also, das ist nicht ernst. Das ist gar nicht so einfach, der Logos zu bauen, weil das ist dann die ganzen Lizenzrechte, die du dann getroffen hast, nur, das ist irrsinnig viel Geld. Das ist ja tatsächlich eine Weile schon gleich. Da wollen wir natürlich viele zahlen. Wir waren natürlich auf Dauer doof für die. Die waren sogar so clever, dass sie aber die Preisrechte hatten. Die Uhr sind natürlich dann die Preise runtergezogen, also. Das habe ich noch nicht abgeschaltet, das hat sich nicht gelohnt. Die haben plötzlich die Preise auf 0 reduziert. Das geht ja gar nicht. Wenn die Preise hochgesetzt wurden, war sowieso mit dem Schuss nicht vorbei. Und jetzt sind die Bauwerke weg. Nicht weg. Also ich sage mir, mir gehört die Hardware und ich meine, man kann ja wieder da sein. Das wäre das Problem, dass natürlich ein so gutes Fall ist. Die hatten ja nicht für diese Preise, die besetzt. Aha. Und da hat sie die Industrie nicht abgeschlafft. Wir haben die so fachgerechtlich, das heißt, es sind ja nicht alle gestorben. Also, wenn man so was irgendwie kriegen muss, also zum Beispiel Tennis 7 auf 9, die kann ich mir nicht, die waren aber nicht desorientiert und dann ging das wieder. Wenn die natürlich alle, boah, die Radiofilm-Gruppe, also, wenn die Risiko ausgeht, oder was, wenn da jetzt ein Klingone war, der wieder normal war anschließend, ne, dann, wurde der Bericht gestellt, dann haben wir befragt, und dann fertig war raus, hat sogar Vorkaufsrecht. Das Problem, müssen wir noch mit, ob du noch mal entscheiden darfst, dass hier irgendwelche Klingonen ihre Haare wiederkommen können. Das muss ich nochmal mit der Regierung klären, also, ich bin da anderer Ansicht. Das Ding ist, es gibt da scheinbar noch ein paar Probleme intern in der Regierung, ob du das einfach so entscheiden kannst, was du in den Kram passt. Ich soll mich einfach so drauf durchsetzen. Was mache ich nicht? Also, ich bin unterschiedlich. Ich sag mal, ich kann natürlich, die werden erstmal geprüft, kann sein, dass da noch so Assimilierungs- nie drin sind, die das Borg halt wieder aufbauen, aber die Borg, das Borg halt, das gibt's ja gar nicht mehr. Also, wo ich den von Borg suchen. Achso. Ich habe hier gerade die Hardware von dem gesamten Borg, habe ich ja, die habe ich eingeladen. Mein Anfang halt, die größten Raumschiffsgebrauchsteile handelt von Universum haben. Und aller Zeiten, oder? Nur aller Zeiten. Und da brauchte ich halt ein paar Bauteile. Und dann habe ich die, dass sie zahlt, finde ich, habe die legalen Papiere dafür. Wieso? Ja, ich hatte ja durch das Baukreis, und dann habe ich die Einnahmen, die hatten Waren und dann die Schulden, da habe ich gesagt, gib mir ein Service-Gate. Service-Geld. Wir haben hier ein Portal, da könnt ihr euch schätzen lassen, wie viel solche Teile wert sind, und dann schätzen lassen. Da könnt ihr da reinfliegen und Sachen kaufen und auch Sachen kaufen. So. Und die ganze Skaptur noch abschließen, die hat scheinbar also nach unten ein Schuldenlimit werden. Das heißt, das ist scheinbar noch eine andere Sache, aber auch noch nie, dass sie das genau gemacht haben. Das ist also so ein Problem einfach. Das fragen wir später. Und dann machen wir ganz toll damit. Auf jeden Fall, die Burg an sich waren einzeln eher so auf den Stand, dass nur sie betroffen sind von den Hacker-Problemen. Also den Hacker-Bilden-Problemen. Die anderen Burgs haben an anderen Flecken mitgearbeitet und dazu brauchen wir ganz viel Burg gucken. Die mussten dann brauchen wir Gründe, warum wir wechseln oder die Fabrik fliegen. Die wollten irgendeinen Tiger-Typ bauen. Die Produktionsphase der Bauchgruppen um 42% anhebt, also, da hatten wir noch größere, aber dafür braucht man halt zum Teil auch viele Bauchs, allein das ganze Material, also technisch gesehen eigentlich, um die Schulden zu bezahlen, für mein Bauchreifding und die ganzen Hacker-Gründe, das war natürlich also irgendwie teuer und die Bauch, jeder Bauch für sich, der hat so ein Black-Ops-Buch, der hat eine Fähigkeit, das war illegal, Bauchsoftware praktisch, und kann dann innerhalb des Kollektivs sich gegenseitig belügen. Das hat natürlich jeder dieser Bauchgruppen für sich gemacht und alle anderen haben die gelogen, dass sie an diesem Schub damit arbeiten, das Material liefern. Also die haben Schiffe, aber weil natürlich noch nicht relativ schnell rechnen, wenn du raus steigerst. Das war ein Sinn der Sache, ne? Die ganzen Bauchgruppen für sich haben, glaube ich, wieder die einzigen mit Schulden. Vielleicht haben sie sowas was geahnt, aber das war natürlich auch egal, man muss ja aufsteigen. Und jetzt, ein weiteres Problem, sie hat noch unten eine Schuldengrenze. Sachen, die sie nicht verkaufen dürfen. So. Aber die waren dann auch im Kollektiv so weit, dass sie gesagt haben, die Baugruppen, dieser Supergruppe ist so wichtig, sie müssen die Schulden gerade abdecken. Und dann war das halt so, dass ich die Box auch komplett verwerten konnte. Und natürlich, weil ich natürlich auch Einnahmen habe, allein durch das Dorfheim und die ganze Hackenschutz, das war ja unheimlich viel Einnahmen. Und konnte ich die praktisch die gesetzlichen Preise plus für den Aufschlag zahlen. Ich bin ja auch kein Unmensch. Wir haben dafür das teuer zu machen, dass wir es verkaufen, und wir haben auch halt, also ich werde beliebt, wie bei sonst, nur, wir sind ja ein ethischer Laden, und haben gesagt, komm, das teuerste Teil des Verkaufs, bei so einer Lieferung, kriege ich 10% Preisaufschlag, also da kriege ich 10% mehr für, als bei einem, die dazu zu bringen, die guten Teile zu uns selbst zu bringen. Das fand ich im eigenen Geld, das ist dir gegeben. Ja, das haben manche auch nicht verstanden, die am nächsten Tag sind, aber wussten gar nicht. Warum die Borg jetzt pleite sind, dass ich ihr ganzes Geld habe, also im Borgenamt hatte und die am Ende gepleite waren, das sind Organe, die nicht lebenswichtig sind. Also das ist ein Fair-Organ, genau. Die sind nur Organe, die nicht lebenswichtig sind. Das heißt, das ist ein ganz besser Typ. Der tötet keine Leute. Die haben natürlich auch noch dann eine nette kleine Manufaktur, die wir für andere Körper brauchen, die auch alles nehmen, was man so zum Leben braucht. Also die verwerten auch komplett. Das ist gerade noch nicht vertraut, das ist ja auch die Einrichtung. Das machen die, wie haben die das gemacht? Ja, ihre Hacker-Anführer, die brauchen ja Geld, um das aufzusteigen. Die haben ja Gilden und so. Und die brauchen halt relativ viel Geld, um also an der Macht zu bleiben. Das Ganze, das ist jetzt ein Teil, das hat bestimmt eine NSA irgendwo gespeichert, aber so nicht einmal das Problem mit dem Dorf. Und deswegen haben wir das praktisch alles von dem Dorf und das Fach geht zerlegt. Und deswegen gibt es die Pocket-Strecke nicht mehr. Die gibt es schon, also zur Not können wir die jetzt zusammenbauen. Also ich habe jetzt die ganzen Organe, die Schiffe, die alles Bestandteile zerlegt, ja, die Höhlenschiffe nicht, also die sind schon so nach Modulen gemacht. Das tun wir, die haben zum Beispiel jetzt auch angefangen, das ist ja ganz viele verschiedene Völker gewesen. Ne? Ich will die eigentlich praktisch so zum Aufwerten, oder wenn man jemand kaputtes Auge hat oder so, aber ja, die haben auch sehr relativ Wort Cyber hat, ja. Die können ja natürlich auch individuell zusammenstellen. Das müssen wir über Alter nehmen, ne? Dazu sehr, also wie diese Augen, diese Augenfarbe. Probleme haben halt auch, die haben natürlich nur die nicht lebenswichtig mal alleine genommen, ne? Also, weil das sind doch die eigentlich so schwierig waren. Aber, das heißt natürlich, du brauchst keine zwei Augen nach, weil eine zum Beispiel der Datenbank ist, ne? Halt immer nur ein Auge vergeben, ne? Ist natürlich doof. Gerade wenn wir das ist auch doof, ne? Du hast den Wandel sowieso, das habe ich gerade für so einen Aufbau, waren, haben wir dann halt dummerweise die Zeitkostüme geschaffen. Die hatten ganz ähnliche Probleme, aber das war ein ganz anderes Prozess, das Problem war ganz anders gelagert bei dem, aber die waren halt oft, da hatte ich halt, da habe ich schon was abgestumpft, die Transport und so. habe ich gesagt, das kommen dann Tasse auf, nehmen die komplett. Einfach die Kunden, die wollten halt auch nur Augenhaare haben und Armhaare. Und das liegt sich dann halt nicht an, das ist ja günstiger Regel als nicht. Das ist ja. Also es war praktisch nur die, wie hast du das gesagt? Das ist ganz einfach. Das Ding ist, seit etwa 20 Jahren ist das passiert. Ich habe da relativ viel mit Alien-Hardware gemacht. Da hatte ich plötzlich so, also ich hatte öfter so, ja, so cooles Ding, dass in der Region praktisch zwischen Feinkunst wurde von Hochleistungs-Alien-Rechnern so. So ein bisschen der Kohlestand so da zu bekommen wieder, ne? So war das Ding praktisch, ja. Ich hatte vorher kleinere Systeme, aber ich dachte einfach, das wäre immer ein diffusionischen Speicher. Dummerweise hat sich dann diese Systeme rausgestellt und die hatten, hat relativ viele Probleme mit Hackern und so. Weil glauben das zumindest. Wussten die gar nicht, die wussten nicht, dass die Gags hatten. Ich habe das so gedreht, dass sie dachten, dass hier präsent, also es ist eine ziemlich gute Diktatur, ne? Und der hat praktisch dann in so einem Computerding gelebt und nicht gelebt. Also das Bewusstsein von irgendeinem Typen wurde eingespeist. Und nach seiner Ethik wurden praktisch die Zeitpassbücher verteilt. Da gab es so Zielmarkierer, sind so riesige Dinger, die. Und auf jeden Fall, die hängen dann irgendwo. Und, also irgendwo. Das ist ganz effizient. Da müsste ich jetzt auch ein Raum reingehen. Das wird zu kompliziert. Aber die waren dann halt da und die mussten komplett vorgenommen werden, zerstört werden, ne? Und dann wird auch die ganze Lage umstellen und erst dann konnten die den neuen Imperator einbauen. Also, rein und dann Präsident machen. Immer weiß ich, habe ja vor 20 Jahren nicht Dinge bemerkt, dass ich das so was einbringen wollte. Habe ich ein bisschen gewundert. Hab dann die Systeme blockiert, ne? Doch, so scheiße, dass mir jetzt so ist. Und dann plötzlich hauen die mich da in die Präsentenkosten rein. Weil scheinbar war ich in diesem Modul schon seit 20 Jahren drin und keiner wusste das. Ich habe auch nie was gemacht. Ich dachte, das System ist irgendwie Hintergrund, klassisch, vorstellt man Intuition, ne? War natürlich für die eine relativ unglückliche Situation. Und dann konnte ich praktisch in dieser Diktatur mein Gehirn so ziemlich durchsetzen. Und das war natürlich für viele dann. Ich habe ja ganz viele Sachen gemacht, aber was? Was? Die massiv angegriffen mit Hackerangriffen. Ja, meine dachten, der Controller wäre so der helle Fehlpunkt. Da gab es auch viele sehr, sehr merkwürdige Vorfälle, gerade mit den Lebensartungssystemen. Und das, aber wie gesagt, darauf gehe ich natürlich zwischen 16 und 19 Uhr in der Regel regelmäßig mal ein. Also das ist ein Portal dafür zum Beispiel. Ich will mehr wissen. Das stört mich. Wieso? Das ist. Wie kriegst du das hin? Und wo sind die Nonnen? Ja, die machen mir die Anleitung meistens. Also die sind natürlich passiv. Meistens. Ja, die Regel machen Sachen im Hintergrund. Aber, ist das doch ein Problem. Wie ist das so gehört, dass die haben dann die Dinger wieder auf. Ich kann das ganz nicht direkt sagen, aber das Ding ist, also, ich habe vielleicht so den Text noch an den Elbischen vorgeschrieben. Habe ich gemacht. Also, an die Presseagentur von denen. Die natürlich erster Linie dann ist, beschäftigt ist, Sachen nicht zu veröffentlichen, ne? Das ist ja mir das ist nicht so viel. Ich kann sogar hier eine Inquiry for Declassification antragen für meinen Text, aber ich kann auch versuchen, die Inquiry for Declassification. So ähnlich heißt das, ja. Aber, wie gesagt, technisch gesehen sind all diese Texte auch so wie diese hier gesprochen. Also, das ist kein Problem, also die Texte gibt es. Müsste sich das keiner mal von der Kirche hat. Also, ich habe halt jetzt auch angesetzt, dass ich jetzt so ein bisschen Raumbewachung kriege, dass natürlich viele besondere Themen angesprochen werden. Auch viele Sachen, die ich nur aufgespreche, einfach, ich sag mal, neben diesen ganz normalen, das sind alles diese Verschwörungsdinger, die ich mir gezeigt habe, das sind offizielle Aufträge. Es ist nicht so, dass ich hier irgendwie Sachen rausfinde, die nicht hau. Das ist ein ganz normaler Regierungsauftrag. Also, das war nicht. Nicht so, dass ich mich auf eigene Vorstellung oder Sachen draufsende oder mache oder recherchiere. Die haben mich bewusst auch aufmerksam gemacht, darauf hingewiesen, dass ich das veröffentlichen muss. Ertragliche Maßnahmen. Das ist kein Problem, das ist von der Regierung abgewiesen, von Bürger, von denen gewollt. Das hat verschiedene Gründe, warum ich das machen sollte, aber das ist die offizielle Regierungsweise? Ja, natürlich. Also, es gibt da verschiedene Regeln, an denen man sich halten muss, aber ja, die haben mich bewusst auch aufmerksam gemacht. Das ist ja, was die wollten, das ist eine Gewissenschaft, nein, das brauchen wir so. Achso, das wurde einfach so entschieden von der Regierung, das sind dann als Aufdeck meiner Schulden, nein, ich habe gesagt, das ist so, für mich. Ich habe das halt so gemacht, dass sie die mir das präsentiert haben. Also ich habe sogar das Fernsehen gesehen, habe ich mir ein paar Sachen gewundert, es gibt so ein lustiger Ernst. du hast als Diktator hier Sachen angeordnet. So wie es auch geht. Ja. Dein Denken, ja, da gab es vorher noch ein paar Vorfälle, die denken musste. Du hast die Abwechslung herum. Ich habe die Abteilung um ein bisschen geändert. Das ist nicht schlimm. Ich habe nur mal Eisrohr gelesen, dass es bei einigen Sicherheitssystemen katastrophal ist, weil es keine User-Fachwort-Kombination mehr gibt, also die irgendwie sinnvoll ist. Also es gibt da keinen Zugang mehr. Ist natürlich doof, also wenn der zentrale Backing-Server so mehrere tausend Galaxien dieser Leute, also für alle Galaxien. Das ist natürlich doof, ne? Aber ich hatte natürlich so mein eigenes Backing-System vorbereitet. Das war in der Beta-Phase und du. Ja, ich wollte, die war gerade immer ein Prozess, weil das mit den Pauses wurde mir ärger als da gab es noch andere Folgen, das war auch ein Problem, aber das wurde mir dann halt als angegeben, dass es eigentlich halt das Völkermord. Also die Wortmeldung war frei, der war das Völkermord, das war auch nochmal Kriegssuchung, ne? Wenn ich nicht gleich kein Verbrechen war. Aber wie gesagt, ich habe mal das zerlegene Borg als Kriegsverbrechen angesehen, warum auch immer. Ist ja nicht schlimm, dass ich überhaupt das gemacht habe. Aber die habe ich jetzt hier vor Gericht gestellt. Ich weiß noch nicht vor wem. Da müsste ich echt ein bisschen die Borgfahrt machen. Tatsächlich ist es von einem alliierten Feuer, die hängen mit den Borg zusammen, die verteilt was zu tun. Und da wollten die, ich sag mal, so eine Art Urteil machen, wo ich angeblich irgendein Verbrechen begangen hatte. Ich durfte ja nicht mal mich rechtfertigen. Das Ding ist dann halt, ich habe dann irgendwann, war dann irgendwann sauer und habe sie umgebracht. Und das Summe ist, zu dem Zeitpunkt gerade hatte ich einen Fall getroffen, es ist wie eine Q-Dimension, also ein wahnsinnig grundlegendes Universum. Und ich will nicht sagen, dass die ganze Story auffällig ist. So. Also ich kenne jedes Detail, das ist kein Problem. Aber ich wollte natürlich, wie gesagt, das ist alles schon aufgezeichnet, natürlich. Also nicht von mir, also das ist ja technisch spreche ich selber, das ist dann. Das tun ist halt mit dem NSA, das ist eben immer schwer, Sachen zu veröffentlichen. Die haben da so, das fällt immer ganz schwer. Aber die ganzen Texte da auch, zeigen, was da genau passiert ist und so. Achso, aber ich kann das nochmal alles erzählen, das ist kein Problem. Aber normalerweise mache ich das so, das ist schon, ja. Du musst das jetzt abwürgen, ja. Und sagen, das macht irgendwo anders. Das ist der NSA. Die haben hier auch wahrscheinlich so was zu präsentieren. Ne? Ich glaube, was die manchmal alles im Internet haben. Also das sind die richtigen Seiten kennen. Natürlich, da kannst du so drauf zuhören, wenn die Passwort kennen. Passwort? Ich hoffe gar nicht, dass die Netzwerk zugänglich ist. Was hat der denn gefunden? Weißt du, ob du die Geräte falsch findest? Nein. Eine Anleitung, wie man Top-Secret-Backdata erstellt, wie die Kategorien sind, dass du reinschreiben musst, ne? Die so mit zum Beispiel, wie so ein Blatt fertig aussieht. Das ist nicht dein Ernst. Ja, das steht bei Wikipedia drin, ne? Ja, so mit den ganzen Begriffen, was die bedeuten, wie man das aufsetzt. Weißt du? Das ist, ja, ich werde nicht sagen, welches Stichwort da. Das ist so zu unhaltlich, aber wie gesagt, das sind so Sachen, wie er weiß, ne? Also zur Not, er wird halt ein Link und wenn er mal wirklich was, das ist wieder ernst. So sagen wir nicht. Nein, nicht offiziell. Also das Ding ist, was wollte ich jetzt besprechen? Also das Ding ist natürlich, dann hat die, ja, ich dachte, das ist ganz schön passiert, aber das ist, ich kann die Texte halt nochmal sagen, aber normalerweise komme ich aber zwischen 16, 19 Uhr aufzusprechen. Jetzt wollte ich eigentlich was mit den Hand machen. Ja, die wollen es mir leer verkrönen. Aber das wollen die gar nicht. Ich weiß ich ja nicht. Ey, wir können aber so eben das alte Modell, ja. Das ist das Modell, mit dem das viel kann ich mir darunter darstellen. Man könnte auch sagen, dass wir sind, zusammen noch verpacken müssen mit dem Universum, aber genau, das ist es eigentlich auch. Aber wie gesagt, diese Story läuft ja auch nebenbei. Ja. Das ist ja, ich dachte, wenn du deine, ich sag mal, Realität schilderst, dann könntest du das ja als Roman verkaufen. Wenn ich zum Beispiel meine telepathischen Sachen einfach als Science-Fiction-Roman teile. Das ist ich früher gerne Science-Fiction-Romane benutzt habe, um ihre Theorie zu publizieren, also weil ich mich selber nicht Finger drauf hatte. Ja. Und die Idee kann ich gut zu machen jetzt gerade. Das ist mir auch aufgefallen. Natürlich habe ich ja fast nicht wirklich Alien-Implantate. Das finde ich. Wenn die Leute so Ding kriegen, was ich mache. Das macht doch jeder. Nicht hier irgendwelche High-End-Cyber-Implantate, also ich meine. Ich sehe das nicht als Cyber, das sind einfach, ich sag mal, Sachen, die man gerne als Funktion erweitert. Das ist ja nicht schlimm. Das machen ja viele. Ich finde das ganz normal. Du kannst dich ein Cyber auf die Sache. Warum ist das denn ganz anders? Natürlich nicht. Ich kann das nachweisen. Das ist nicht so ernst. Du brauchst die, das ist aber ich habe ja generell nichts gegen diese Zeigung von Leuten, wenn man das dann ordentlich macht. Also, was die Worte über eine Schreibung, das nehme ich gar nicht. Ja, ich habe voll die Haare vorgegeben. Die Mitarbeiter, die gescheit die Worte über die Umfragen machen, dann können sie halt High-End-Alien, möchte mit so Schrottisch machen, dann kommen wir vor wie ein Cyber-Zombie. Also, wenn dann schon die Prämien sind, die richtig geil, dann die auch richtig wirtschaftlich interessant sind, also, wo man echt mal anfangen kann. Nicht diese Verstimmung von Leuten. Sonst hätte ich die Bock auch nicht hingerichtet. Wenn der Leute hier zwangsläufig rekrutiert, ne, und der Mitglieder, der die Nacht einbaut, ne, der kriegt ja eine Krise, weil man sich so enden. Also, ein so drittfältiger Fahrer, glaube ich, hat so ein bisschen Ansprüche an meinem Leben, ne. Drittfältig, zweit. Eben, das darf ich nicht mehr machen. Also, das ist immer die Sache. Eben, wenn die Hand jetzt auch verhasst hätten, dann hätte ich sich sicher einigen, aber, eben, aber so, so sind diese Umstände nicht, ja, nicht so, dass ich Cyber-Internet abnehmen möchte. Aber ich sag mal, auf dem Level, mit dem Schrott alles zu machen, also für jeden was dasselbe, da habe ich keinen Bock zu. Also, abgesehen von diversen philosophischen Resonanzen, dass wir auch dieser Anmachspruch, Widerstand ist zwecklos, irgendwie so viele wirtschaftliche, die hatten Gelder? Ja, das sind die hatten Gelder, aber die habe ich bei irgendwas aufgegeben. Keine Ahnung, was sie aufgeben. Gute Frage, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, das war nicht viel, ne? Nein, das war ein bisschen Kleingeld. Ja, aber die war nicht so, das war ich. Die Zeit war voll, die hatten die so, also. Also genug, um mir auch so ein bisschen Corona zu kaufen. Du hast mit Intergalaktische Zivilisation so einen Tag gemacht. Ich sag was, eben. Und das hat gerade gereicht, ja, ich hab mir so eine ATC, also das ist, stell dir vor, du hast Geld, ja bestimmt Stargate, ne? Und da ist ja dieses Café mit aufgestiegen, ne? Und das ist ja immer so, dass man der Dimension so sieht, dass man da stehen kann, wo auch so zu ist. Und zehn, glaube ich, mal was, wo so zu fertig ist. Das ist, ne? So ungefähr, ne? Das ist irgendwie eine total andere Welt, aber die wird voll so von unserem Bewusstsein anders wahrgenommen. Oder so dargestellt. Das ist irgendwie funktioniert in unserem Bewusstsein. Das Ding ist, da war ein sehr hoher Weg, und das ist immer noch da. Da habe ich erhaltend. In der Welt, also ich habe so verschiedene Sachen erklärt und umgerechnet. Auf jeden Fall habe ich, stell dir vor, so ein 8000 vom Skyhof, hier kostet 10 Cent einfach für die Pulse, dass das Ding zu mir verschrottet wird. Und wenn der Techniker denkt, ich so, ich brauche nur ein Kitty noch für 10 Cent so den Chip zum Rumspielen, nur mal gucken, ob er da draußen kann. Also, da ist ein Mikrofon bekannt verbogen, das Ding ist nicht verwehrt. Also in unserer Welt, wenn du zu Recycen gewesen hast, so, haben wir vielleicht noch ein Kinito-Spiel in den Prozessor? Kann man sehen, das ist egal, ob das genau was zu spielen. Also, wir werden das noch bezahlen, dann verdient das Geld. Und so, ja, ganz easy. Dann habe ich halt gemerkt, okay, eigentlich wollte ich zuerst. Ich habe halt noch ein anderes Volk, ich hatte auch noch ein anderes vieles Volk in den Organen gefragt. Also, neben dem Gott noch einen Job für mich, ne? Job? Ja, da habe ich gesagt, ja, das ist ein Böses. Ich habe gesagt, doch, ich mache eigentlich nur. Wirklich böses Weltoplatz, und habe gesagt, hier, das ist richtig, aber die gefreut, ne. Aber die haben wahnsinnig wertvolle Organe, ne. Und wir haben auch gleich, wir sind auch so dicke, ne, das ist irgendwie, ich sehe auch keine Verträge auf, ne. Das ist einfach so, man spricht sich ab, ist sich eigentlich gleich fertig. Also, und dann spreche ich dann sogar zwei Wochen ab, ne. Wir müssen doch irgendwann Vertrauen setzen, aber wir werden so, meistens so einig, also, er tut halt auch, für die ganzen Dorfsachen, so viel Geld, dann zum Beispiel bei seiner Band, das Problem hat, dass einfach mein Konto der überschritten, kurz unterschreiten ist. Aber nicht nach unten hin. Der Zug hat so die Geld, dass er Probleme mit seiner Bandfähigkeit und noch mehr Geld hat. Das ist auch ein Problem. Ich hab da echt ein Problem, ne? Also mein Konto ist dann noch so, dass ich kurz auf so, vor mir mit Abwand und Verbrechen zu kriegen, aber wenn man schon anstatt so hochfährt. Das ist nur die Gebäude, die Interessante, die einfach, die haben es mal so ein bisschen aufzunehmen. weil wir dachten, so was für Alternate, so hast du also Implantate, ne? Ne, nicht nur Implantate, hast du zum Beispiel ein paar von diesen, ja, ist doch viel mehr gelaufen, wir haben mal ganz viel so reingemacht, genau. Wenn du jetzt Organe von denen kaufst, ja, die werden natürlich, das ist nicht über uns, dass man nur in der Bildschirm kann, dass die einsetzen. Die haben eine Methode, die relativ lange haltbar zu machen, mehrere Jahre, das ist kein Problem. Achso, und dann kann man die da in seinem Versandhandel kaufen und so eine Art Alternate, die Sachen mit Board habt ihr auch upgraden, ja? Ja, und dann sich einsetzen, ja. Aber das ist dann quasi, das mit dem Board einfach mehr so fabrikmäßig, dass sie sagen, was sollten, das war ein spezieller Händler, der habe ich deutlich gezentert, dass sie zum Beispiel Stateboard, die hätten eine riesen Armee gehabt, ja. Das waren, glaube ich, 192 Milliarden Soldaten, ja. Die hatten auch wieder so, boah, eben. Das sind die Organe, die sie gehabt haben, die waren großer Treiber. Das hat mich nicht so wirklich gelohnt. Die hatten 192 Milliarden Soldaten, ja. Was ist hier passiert? Ja, wie gesagt, die hatten ja Probleme halt mit ihren Präsidenten, da war ich. Dann hatten die aus verschiedenen Gründen dann nach relativ kurzer Zeit halt nicht gekommen, das Geld. Die waren extrem verschuldet und dann mussten sie praktisch ihre Bevölkerung verkaufen. Und das waren natürlich dann die Wirtschaftskriege, die zuerst vertreten. Und die hatten auch so weit noch so verzweifelt, dass sie gesagt haben, okay, so, die haben es natürlich angeordnet auch, ne. Aber die waren natürlich auch so, das angeordnet, ich habe gesagt, wir haben Diktator. Ich habe dann auch angeordnet, die waren sowieso im Story, so der Mann, die ganzen Soldaten, ne. Das ist die bei der Regierungsfreude, das heißt, die Regierungsfreude war selbst, das ist schnell, was es war. Das liefert die durch das Ziel abgewaschen, also komplett zerlegt worden. Das war dann nur richtig, wie sie das fetten, das in einem Story-System. Und zwar das Schlimmste, was ich vorstellen kann, richtig, aber ich das sind viele, ich sage von den aktiven Widerstandskämpfern, waren natürlich tatsächlich als Stefan ist von so einem Button auf Hand, der irgendwie den eigentlich so sieht. Ne? Und das Ding ist einfach, das war natürlich plötzlich hochgefahrene Kriegshelden, ne? Das war teilweise immer die war militärisch so drüber, dass die waren verraten nicht, dass sie das sind, sondern war tatsächlich ein hochstiegender Admiral, also nämlich eine Auszeichnung, Verdienstorden als mögliche. Und die normalen Soldaten, das waren dann halt nur noch richtig üble Verbrecher und von denen relativ easy so abhacken. Also das Ding ist, die hatten natürlich, das Problem, dass die relativ schnell auch Geld verlust hatten, weil ich habe zum Beispiel den Widerstandskämpfern, ich habe gesagt, der bin auch Kriegsherr, die konnten dann zu meiner Bank, die war vorbeginnend geschäftlich aktiv, einfach weil, was? Ja, ich hatte, du hast der gesamten 120 Milliarden Leute jetzt Organe, wir brauchen Organe. Also brauchen wir nicht, aber 100, deswegen ist das doch so reich. Wenn ich sag mal, das ist ja ein anderer, das dann nicht, das ist ja so normal reich. Das sind ja diese 192 Milliarden. Ja, das sind Fabriken, das funktioniert mit anderen als bei uns. Ja, das macht natürlich ganz toll, ja. Keine Ahnung, das ist natürlich, der hat nicht so die, also der eine, der lässt ja was am Leben, ne. Die Dinge sind trotzdem egal und das macht er mit hin, keine Ahnung. Ich will halt immer so anfragen, auch an Aliens wegen Zwecks, weniger Fettsäuren und so, ne. Viele, die du auch gar nicht kannst, aber schlecht verkaufen, die Mengen. Aber es gibt auch Aliens, die essen sowas gerne. Und ich sag mal, wenn die frisch verpackt sind und die zwei Jahre alt, ne. Und ich hab jetzt tatsächlich noch trotzdem und dann wurden die ganzen Sachen fair bezahlt bei der Regierung. Das heißt, die wollten ja, ich habe tatsächlich in der Plattform dazu noch gekriegt, auch schon bezahlt. Alle Entschädigung, was du da stirbst. Sehr respektlich. Die hatten kurz die Regierung, aber dann mussten das natürlich, ich hatte ja die Banken wieder am Laufen, ne? Ein paar Tage, die konnten das in 5 Tage kriegen. Das war natürlich meine, ich sag mal, Todesstrafmarkierung unmöglich gemacht wurde. Dummerweise war das gerade zum Zeitpunkt, als ich die Richter getötet habe. Ja, das Problem wird immer alleine. Und ich sage mir, Lesehaltung. Und, ja, wie gesagt, dann hatte ich halt ein paar Tage die Möglichkeit, eine Bank zu führen. Und dann konnte ich auch da heißt es, die haben festgehalten auf die Transaktion pro Kilometer 1 Cent. Das heißt, in einer Stadt, die nur 30, 56 Cent wird hochkommen. Ne? Das Dumme ist, dass die Limit hatten für eine Mindestüberweisung. Das heißt, das waren so 52% über den Zahlungsbetrag. Das heißt natürlich, das war natürlich für viele, für mich so nicht zu reißen. Das heißt, wenn ich diese Dividendenrate, der zum Beispiel von Sirius nach Orion einfach überweisen will, dann passe ich teuer, ne? Weil auch die Jungfrau oder Betrag hat für die Kriegsfelden. Kriegsfelden? 1 Cent? Was kostet das? Kannst du auch mal hin, nicht ja, 1 Cent pro Kilometer. Irgendwann, das letzte Geld hat mir eigentlich Lust an, um auf diese kleine Lizenz im Mining-Prozess zu kaufen, im benachbarten Universum. Dazu musste ich das nicht mit Überweisung in einem anderen Universum vornehmen, ne? Und danach hatte ich wollte eigentlich noch zwei andere Universen kaufen, weil die waren unbelebt, weil die aufeinander geprallt waren, die waren auch fürs Mining nicht so richtig geeignet. Und dann kriege ich das hin, aber dann hatte ich halt nur ein Universum, meine ich echt nicht, dass ich es mit Mining kaufen kann. Also wenn du da vor Ort bezahlst, ist das vernünftig, dann hatte ich sowieso einen Norm. Und der braucht zum Beispiel Geld, also so 10.000 Euro oder so, um einfach vor Ort direkt zu kaufen. Und wenn die wissen, dass es vor Ort ist, dann sind deine Stammteller da echt, und dann kriegst du es total günstig. Das ist doch wirklich eine 1000 Euro Papierkram. Das musst du nur schaffen können, dann weißt du, dass du die schaffst. Und das ist dann so eine Summe, eine symbolische Art. Da kannst du auch meinen. Na, natürlich war die Transaktion teuer und das war auch letztes Jahr. Eigentlich wollte ich dann noch Verwaltung mit dem Passiv antragen, aber die waren sowieso nicht so geeignet. Aber das Ding ist einfach, dann wollte ich die Verwaltung haben und gesagt, ihr Konto ist halt leider weg. Die Unterteile kann ich so kaufen. Die Telebeweisung hat auch gar nicht geklappt, aber. Und dann muss ich auch für die Norden im Hintergrund bekannt sein, was zu hinkommt. Das ist ja so, okay, die Kiefer, die haben das Klappern halt so. Ah, so. Wie viel Schuld waren die dann? Also, eigentlich ist bei denen so bei 12-fach Schluss, also 12-fach mehr als ein Sachwert muss. Das heißt, die hätten natürlich noch überordentlich gefasst, aber die haben auch versucht, dann diesen Schuldenaufsatz runterzuleveln auf ein normales Niveau, aber das war halt dann bei meinen Normalen schnell weg. Ne? Die Dissidenten haben ja auch zu Miete gekriegt, dann lernen die viele darüber. Ne? Und die haben halt dann Kredit pro Person über 1 Million Euro umgerechnet. Ne? Und fertig war sie nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde. Und wenn sie nicht zahlen konnten oder wollten, dann ist die Regierung für die eingesprungen. Das habe ich als Präsident angeordnet, dass so angeordnet. Dass zumindest die muss in den Fernsehen präsentieren, dass sie noch Geld haben. Das heißt, die Typen mit dem negativen Taco-Score, die wollen ja nicht noch organmäßig verwertet. Viele von denen, die nicht ganz so negativen Score hatten, dann haben wir die Schulden tragen müssen. Die Schulden waren trotzdem auf die Dissidenten unbedingt, das ging ja nicht anders durchzusetzen. Und dann konnte ich halt im Fernsehen, habe ich die, der praktisch direkt auch Befehl, ne, also durch den illegalen Befehl dazu genötigt, ne, also das muss ich ja so durchziehen, das illegale Befehl, müssen sie ja nicht ganz nur präsentieren. Dann liegt das plötzlich so, dass die tatsächlich so einen glaube ich, das war zu Null liefern konnten. Das haben wir ein bisschen frei gemacht. Und dann haben die halt gezeigt, dass wir zurzeit schuldenfrei sind. Das ist zum ersten Mal seit langen Jahren. Weil die ganzen, das ganze Geld praktisch von den Konzessionen, die natürlich nach deinem Score, die ganzen positiven Leistungsträger plötzlich, haben also die Schulden auf die umgelegt in der Notlage. Also die ganzen Tippen und die Regierungsschreiber haben diese Summen bezahlt, ja. Weil du Präsident hast, hast du so angeordnet, ja. Das lief so auch ganz gut durch. Und danach waren die ja so pleite, dass ich sie dann komplett verwirtschaftet, dann waren die so gut wie abgewirtschaftet. Ja. Achso, wie hast du die andere Richtung gelesen? Ja, ich wollte natürlich, also das Problem ist, dieser Psycho-Ding ist, hat leider also die Mafia sehr geschlecht. Das Problem ist, den Kammer mit Bauer Mafia, das kann ich so nicht lassen. Aber ich brauche ja natürlich für meine Regierungsgeschäfte auch eine Mafia, die vorher mit Sachen erledigt. Ich kann mich aber als Regierungsgruppe oder Neuner wissen, wo man auch Leute, die das einfach mal zügig umsetzen können und auch gut bei der Sache sind. Und die bezahlen die auch was gut. Das tut mir bei den Mafia so einfach so kaputt, dass ich dann auch aus Vertuschungsgründen die anschließend mit einer anderen Waffe umliegen lassen muss. Aber das ist ja nicht alles schlimm. Also einfach nur, das hätte es Revisionsverfahren gegeben. Ich habe praktisch mehr so begründet, das Verschwörungsgericht von denen, dass, ich bin ja als unschuldig markiert, vermutlich unschuldig, ne. Das war einfach nur, dass die Markierung wieder auch noch vom Zeitplan hat, die zum Beispiel den Computer verkauft haben, die uns halt so gedreht, das schon manchmal, das ist wirklich vom Tech-Computer, so als, vermutlich unschuldig, dann haben die da ein paar Tage beraten, und gesagt, hier kommen wir so lange beraten, dann, bin ich wirklich, also Jupri wurde raus. Das Dumme ist natürlich, es ist eigentlich noch hätte Revisionsverfahren geben müssen. Aber die Mafia hatte die halt schon umgelegt. so ein bisschen merken, dass irgendwie nicht so schnell. Und die hat auch ganz andere Probleme. Ja. Wie gesagt, das ist ein bisschen mehr gemacht. Ich glaube, alles wissen. Ich finde das aber spannend. Wieso? Es ist so gelaufen, ja. Es ist aber etwas unglücklich, wie gelaufen ist, ja. Ich bin so unglücklich. Das ist aber nicht so das Beste hier. Na, ich weiß, bevor der richtig abging, habe ich natürlich den ganzen Aufständischen, das ist die Rebellen von früher, oder die, das ging halt nach meiner Ethik, wo der Zeitungsbanner gerechnet, ist natürlich nicht kompatibel mit den anderen Typen gewesen. Weil die ganzen positiven Spur hatten, ne, nach meiner Ethik, also die christlichen Grundsätze überwiegend. Ja, ich weiß, das ist natürlich von einem, er ist ein ziemlich überzeugter Christ, also wenn ich auch was hängt, ob das wir stimmt ja irgendwie was im Bibel zu drin und das ist ja auch keiner, ne. Aber ich kann direkt noch alles, was er macht, du bist eigentlich alles. Und sogar auch für die, was er auch besteht. Wir wollten ja praktisch, dann hatten die plötzlich so eine Art literarisches evangelische Sache da. Ich sag mal, ich bin, wenn man Jesus anbetet, dann relativ konservativ. Für jemand. Jesus ist natürlich nur das mehr Essen zu Jesus, das war das Essen. Ja, da ist nichts passiert, was Jesus nicht hätte gut finden können. Das ging eins an nach der Bibel, also Jesus, Evangelien, ne, war natürlich für dieses Volk teilweise etwas ungünstig. Dann, ich sag mal, in einem 1a religiösen Gotteskonform Staat zu sehen, wo für jede Übertretung der 10 Minuten Knaller abgestraft wird. Oder passt du denn, der was so, was das für Score hat, oh Mann. Ja, wir leben seitdem in so einer Art, ich sag mal, christlichen Gottesstaat. Ist aber nicht schlimm, was? Das ist ja ganz ethisch, die ist ja viel raffinierter, als das, was uns so auf den Griechen in der Bibel ganz. Das ist aber hart für Tiefe. Wieso hart? Ich finde das voll easy. Ich bin das nicht geklaut, das ist ja nicht schlimm. Und zum Beispiel, hier wird auch keine Frau mehr ausgespannt, das soll es ja nicht begehren, das nehmen. Aber es geht auch ganz dumm, wie noch viel bizarrer. Man weiß, was zum Beispiel uns egal ist. Das ist jetzt ja frisch und Gott, wir können auch wenig unternehmen, das ist Gottes Stadt nach Jan. Sei zum Beispiel Tanz. Ja. Das zum Beispiel, stell dir vor, du bist ein Kannibale und es gibt Menschen, die freiwillig sterben. Finde ich, einfach weil die gerne Nahrung sein wollen. In Jans. Ich weiß, freizeitiger Flüssigkeit. Wenn jetzt zum Beispiel beide sagen, ich will gegessen, oder einer sagt, ich will gegessen, sonst leid oder ich will von einem Kannibalen gegessen, das ist ein Leidenschaft von mir. Dann sagt, ich muss jemanden essen, der es freiwillig sagt, dann ist das egal bei uns. Das ist ein tolles Stand, weil ich zurückgegangen bin. Du kommst gar nicht aus Deutschland, als das zu meinem Gesetz gehst. Aber, wie gesagt, man kann auch nichts ums Leben, ne? Das ist nicht so leer. Weil es die erste Zeit behaart, aber, was viele von uns früher so ein bisschen verblüfft hat, das kriegen wir jetzt nicht kennen. Aber wenn du dich erstmal eingelebt hast, geht das eigentlich nicht. Wieso? Du musst ja nicht beten oder so. Das ist ja ernst, logisch. Das ist ja nicht so, das ist nicht so wie das Vorstellen einer normalen katholischen Familie. Das ist ganz ethisch. Da findest du dich ganz schnell zurecht. Das ist echt. Oh Gott. Ganz ethisch. Ja. So eins zu eins umgesetzt, der also praktisch von einem Alien-Hochleistung von hier umgesetzt, was ja als ethisch-moralisch empfindet und das dann auf eine riesige Bevölkerung angewendet. Das hat natürlich viele gar nicht stimmen. Ganz ethisch in einer Diktatur. Ja, wir können doch nichts gegen unternehmen. Wir müssen jetzt verhelfen. Also das Ding mit dem Jan, das ist zwar nicht ganz unterwegs hier, also wieso? Hier die erste Zeit kann man sich relativ schwierig für einige. Wieso? Weil ich als ganz normaler Christen kein Problem hatte. Ich war vorher dann so schon regierungskonform, aber plötzlich war so ein ganz normaler Christ. Ne? Und ganz normal. Kirche ist hier, also gerade, ich habe einige Sachen schwierig, gerade wenn du die Bibel nicht als heilige Schrift ansiehst oder so. Obwohl, wenn du den Koran oder die Bibel, du findest es auch okay. Echt? Ist ja nicht so, dass er nur so Bibel, weißt du, ey. Ja, die ganz komplexe Philosophie. Ich dachte so zuerst so, oh Mann, wenn die Christen so geile Scores haben, ist mir aufgefallen, dass ich als ganz normaler Inder ganz guten Score habe eigentlich. Also ich habe zwar eine andere Kultur, die Chinesen oder so, die haben ja auch keine großen Probleme zu tun. Warum hast du die, wenn die Terroristen, also wenn ich richtig über Kinder sind, dann ist auf der Schiff gegangen. im Großen und Ganzen kann man leben. Ja, wie gesagt, was wir da haben, das kann. Echt? Das ist ja die Serie gestorben, sondern nur die nachher tätig waren. Nur weil sie was in die Form schaffen. Der Rest hat sich mittlerweile noch viel eingelegt. Echt? Jetzt ist es einfach anders, wir dachten, das ist gut schon, das fand ich selber. Ja, ich weiß nicht mehr. Ich habe in meiner Not dann halt also ungefähr einen Rosenkranz gebeten und dann zu dem Tag war das Kopf positiv. Und die kann selber, ja. Ich dachte, was machst du denn da? Wollte ich selber nicht liegen. Dann habe ich mich zu holen. Dann gewinnt es, dass ich das Tag war, das war so mal irgendwie brauche nicht. Was? Jetzt hätte ich doch meine Schulden wieder weg und ich könnte wieder zur Bank gehen. Das ist super. Jetzt nur kurz überlegt, ob ich im Leben mit Jesus gekehrt werde und sagt, zack, es war so ein Ortag. Das geht ganz schnell. Das war natürlich dann auch so eine gewisse Einsicht. Vielleicht hat es mir halt nicht so viel, dass das scheiße jetzt muss man da können wir vorleben. Ne? Aber man gewöhnt sich auch dran. So natürlich am nächsten Leben der Feinde. Das ist natürlich für einige ein schwieriges Konzept gewesen am Anfang, aber eigentlich ist es für dich, ne? Ja, einige haben mit dem Wort hatten auch noch Probleme, aber ist auch viel verlernt, ne? Ist aber eigentlich relativ verletzt bei dir, ne? Das ist verletzt. Das ist voller Stress. Eigentlich auch, aber, ne? Okay, ja. Oh, man hat ja eigentlich ein bisschen eingestanden, weg schon. Achso, der Zug ist jetzt Leben. Ja, ich dachte, du steigst ja eine Person, die alle weg. Nein, natürlich nicht. Aber man muss ja eine gewisse Zeit geben, sich aufs neue Feind als eine Diktatur einzustellen. Das ist die Diktatur, ja. Das ist eine Diktatur, die muss sich nach deinem moralischen Ebene machen. Mach dir lieber, komm lieber. Der zwingt mir jetzt inzwischen meine kulturellen Anträge auf. Das heißt, das ist eine Diktatur, die lebt nach deiner Philosophie, ja. Ja. Halt, ja, das ist halt eine Alien-Diktatur, ne. Wir müssen jetzt nach meinem moralischen Vorstellung leben. Ja, dein moralisches Wort, genau. Ja, da wird sich wahrscheinlich das für die Christen einiges ändern, zum Beispiel, dass das zwischen wahrscheinlich nicht verzichtet, da muss ich aufpassen, die einfach, das geht, zu machen, Das ist so schwierig, ein paar Sachen sind schwierig, also, wenn du zum Beispiel deine Kinder schießt, zur Kirche zu gehen, also mal, die so ein bisschen zu drängen, kommen auch ein Problem, auch zu gefällt, aber, du solltest ja die Kinder nicht zulassen, so Kirche zu gehen, oder? Selbst wenn die Kinder ganz gut freuen, wenn die Kinder ganz gut auch religiös werden, oder nicht, aber wenn du an deinem Sohn sagst, ich will sie Kinder werden, dann musst du das halt mit denen diskutieren, du kannst dir nicht einfach eine teilen, das lässt du, oder? Ein paar Sachen sind, das ist halt ein Bibelkoffer, das heißt, wenn deine Frau dich verlassen, dann lässt du gehen, wie das, vielleicht nicht zu detailliert, was dir die Religion angeht. Das ist eigentlich nicht schon wieder, weil wir werden ja oft zu gewürftig gelabert am Bahnhof. Wie gesagt, also viele von denen haben sind sie alles schief. Ja, das ist auch schwierig. Ja, das geht. Das ist teilweise natürlich. Ich habe total so unterschiedliche Ansichten, wie man die Bibel korrekter auslegt als andere. Ne? Ja, genau das ist unser Problem. Also, wir haben da, wobei man natürlich in der Bibel kein Alkohol trinken muss. Ne? Muss ja nicht pflanzen, muss aber nicht. Wir haben ein bisschen Ansicht, das trinkt man schon Leute oder nicht. Wir haben trinkt auch seit 5 Jahren kein Tropfen. Ja, muss ich auch nicht. Sollte man merken, das ist sicher krass. Die müssen jetzt, ja, in keiner Diktatur leben, genau. Eine Diktatur, die sich praktisch nachbezeichnet und eine soziale Ethik hält. Ja, das ist genau das Problem. Oh. Das wird also so machen. So, passiert nicht viel. Weil ich muss mein Zimmer nicht mehr richtig auf dem Dach musste. Sind immer da was da. Es gibt dann relativ große Ergänzungsspiel auch. Es wird nicht alle so klein abgestraft. Wieso? Wieso machst du sowas? Wie war es denn, dass man bereit war, mal zu profilieren? Weil, was ist denn nicht? Keine Ahnung, erstmal das Unfall von Öst auf sich. Was passiert jetzt, wenn ich Schatten habe? Keine Ahnung. Wir haben auch Möglichkeiten zurückzukommen. Die müssen jetzt noch keine Ehe runterzulegen. Ja. Oh Mann. Puh, das ist hart. Okay. Am Ende gehe ich am Wochenende da ein Bier trinken, oder wie? Müssen Sie aufpassen. Wieso? Wenn Sie trinken, ist deine Sache. Sieht jetzt. Alkohol. Vorüber. Was? Ja, das gerade wenn man zu jung ist, steht hier, soll man Alkohol im Abfall trinken. Und auf keinen Fall übertreiben, das ist gefährlich. Naja. So, wenn das zu ist, deine Sache. Was? Ich wusste gar nicht, was du da gegriffen hast. Einige Sachen ging früher ja gar nicht, aber. Ich glaube, das nicht. Auf die Regierung, was habe ich etwas abused. Wenn du auch so eine Schattenregierung so denkst, toll, was? Ich sag mal, das Essentär wird sich hier schnell einsetzen. Ja, so im Bereich, ich sag mal, illegale Beschaffung von Geldern, das ist jetzt viel mehr als früher. Einige Sachen werden hier echt ganz anders gehandhabt. Weißt du, mehr so, wie man sich das alte Militär wünscht, was wenn man jetzt dürfte, würde man gerne, oder wir könnten jetzt, aber ich glaube gar nicht, was heutzutage ganz legal ist. Früher hätten wir uns vor den Job gerissen, aber heutzutage, ja, das läuft immer so mit dir. Wir gehen auf jeden Fall viel weg dran als früher. Gerade, ja, für einige Sachen sind echt hart reguliert. Gerade nach Datenschutz. Oh Mann. Das ist doof, ne? Ja, das hat sich aber auch so durchgesetzt. Also, weißt du, gerade so, wenn du so als Regierung oder so denkst, dann wird das vielleicht vor allem viel Geld ausgeben und ich sag mal, das ist für mich ein richtig guter Zweck, ne? Aber so die Gelder, das wir kriegen bestimmt nicht, wenn ich ein bisschen so oder haben so ein paar Sachen regelt. Dann wirst du, das hat die kaum Einfluss, das ist voll gut. Also ein bisschen aufpassen, ne? Echt, das geht aber ja. Ja, das hat teilweise, einige Sachen sind echt übel, ne, was, immer, ne, gerade wenn man Leute die Gewalt hat, da muss man echt aufpassen, was, also, das glaube ich nicht, ja, genau das ist das Problem, was, das hier, das nach Jans-Ethik geht, man nach Jans-Ethik, genau, das ist echt das Problem, und viele Sachen muss man aber gar nicht, genau das ist es ja, das heißt, ja, die müssen jetzt, ich bin ja der Diktator, entweder von denen nämlich, oder müssen Leute nochmal in Ethik treten. Also entweder schaffen die das nicht als Diktator absetzen, oder die sollten sich absetzen wollen. Wenn wir vom Militär ziemlich spannend sind, müssen wir das anschauen. Ich meine, wir können endlich, ich sag mal, relativ frei erklären. Offenbar noch ebenfalls. Ich würde nicht sagen, dass es so easy ist. Ja, wir haben auch zuerst gedacht, dass das voll die Hölle, aber. Das ist immer da, wenn du so ein Problem hast, auch wenn der tickt, aber das ist halt relativ kompetent, ehrlich. Also das läuft jetzt, ja. Zum Anfang war das so die Sache, aber eben, würde ich sagen, dass der weiß ja, wie schwer das ist in der Regierung. Das ist wirklich schwer. Es macht doch viel mehr Spaß, wenn man das machen darf. Finde ich gut. Muss man sich aufpassen, dass man sich aufzieht. Ne? Ja, dafür haben wir jetzt extra eine Abteilung. Das war natürlich viel aufpassen. Also ich denke mal, dass wir extra so eine Abteilung haben, zur Vertuschung von Sauerei, die wir so anstellen. Das ist jetzt auch dabei das Verzichten, was wir machen. Ich will mal einfach so, ja, wir haben natürlich so das Rennen, die wir aufdecken, aber wir haben auch immer einen gewissen Spielraum seitens unserer Aktivitäten. Tatsächlich, echt, ja. Ich bin das halt echt vorsichtig, weil einige hat das nicht erwischt. Aber ja, wenn man sich das so viel einzieht, dann ist es schon wieder weg, ja. Genau, das ist ja ein bisschen dauerhaft. Und sie alles, das kommt nicht. Das will ich sagen, ja. Was? Dass sie das hinkriegen? Wieso? Das ist nicht viel. Die eigentlich müsste man, ja, das ist deine Idee, die sie tut. Stumpf ist das, was ich sehe. Ja. Das war meine Ethik mit mir sehen. Aber es ist nicht das Sagen wieder. Ich habe noch mal aktiv lange. Ich kann dir auch Sachen beibringen, aber du wirst doch wieder eingefroren. Das ist deine Ethik, ja. Ja. Das kann nicht so schlimm sein, oder? Weiß ich nicht, ich sag mal. Was? Eine interklassische Situation Das Ding ist zum Beispiel, ich habe ja gesagt, technisch gesehen, haben wir das so durchorganisiert, dass ich die Einheit im Universum teile. Zwar haben wir auch schon das so geregelt, wir wussten das auch, dass es das im Internet so geregelt. Das heißt, dass diese Galaxie hier mein Privatbesitz ist. Also, das ist einfach so, das gibt so Primo-Visionscomputer, also so Dreh. Sagen wir, so, wie nennt ihr das? Also, wenn man die Zukunft vor, dann wissen ja, dass ich dann auch schon demnächst hier zum Universum herrsche und diese Galaxie werde ich mir demnächst wahrscheinlich dann nochmal offiziell kaufen können und der Planet ist praktisch in meine Wohnung. Ich konnte ich bisher aber noch nicht richtig durchsetzen, aber der Zusatz in meiner Evidenz ist halt einfach so. Das ist normal, ich konnte es ja noch nicht umsetzen, aber weil ich dabei. Ich konnte es ja noch nicht umsetzen, genau. Das ist der Klasse. Ja, ich kann aber auch. Theoretisch kann ich im Herdefall auch noch anders hier rausfahren, was man zu Gott hat. Das ist ja wieder ein Wunschstück. Das ist immer ein Wunschstück. Im Haushalt. Ich meine, theoretisch kann ich jetzt so sagen, ich sage, ich brauche jetzt nicht zu reisen, muss die Galaxie überlassen. Ich mache das also in dem Fall, den ich selber auch noch abzureisen, aber das kannst du auch machen. Theoretisch kann ich mir vorreisen, aber wenn ich es so gut treiben kann, ich zum Beispiel mit einer deutschen Bezahlung wieder abführen lassen. Also, so manche ein paar Wunschstück abhören lassen. Mache ich aber normalerweise nicht. Du kennst dich auch dein Grundstück erfährt, ja. Ja, das darf man ja natürlich nicht. Ja. Wenn ich mal rauswerfe, könnte ich gar nicht wegfliegen. Aber technisch gesehen könnte ich euch auch aus meinem Haus entfernen, aber das kann ich auch sonst auch was ehrlich machen. Das kannst du tun. Rechtlich gesehen schon. Ja, oder wollte ich jetzt nicht so die Zeit, also das klingt mir so gut, wahnsinnig, aber. Das kannst du machen. Ja, theoretisch wohl, aber bitte, normalerweise machst du das nicht. Hast du ganz recht dazu. Ja, theoretisch wohl, aber ich mach das nicht. Ich kann aber nicht. Ich hab bisher was mit mir versucht. Du kannst hier einfach so ein paar Alien-Klaus anhalten lassen und dann, ich hab ein bisschen Person aufgelassen. Natürlich schon. Aber halt auch für den Professor. So, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich will so wieder wahrscheinlich was haben. Das wollte ich bloß eigentlich nicht offiziell zugeben, was wir eigentlich in Türkei machen. Das muss ja nicht jeder wissen, was ist auf Fantasie war. Und, was machst du dann zwischen leer? Keine Ahnung. Ich glaube, war nur so eine Idee, dass ich die vielleicht irgendwann zusammenbringe, aber. Ich werde auch nicht richtig zu wollen. Ich muss nicht einfach extra irgendwie gerne zusammenschalten. Wieso? Ja, jetzt haben wir aber schon. Das Dumme ist, gleich haben wir das 24 Uhr. Ich wollte eben noch gerne auch einen Tee trinken, weil ich habe auch, manchmal ist das so, dass es nach 24 Uhr relativ, oder nach 0 Uhr, relativ hart zur Sache geht. Das ist jetzt zum Beispiel so um die Eisenmeldung, das ist relativ hart, es geht da auch um Organhändler und so, ne. Manche morgens um 8, das ist nach wohl mehr Schmelzieren, ne. 16 bis 19 Uhr, eher so allgemeines Programm. Ab 8 Uhr ist mehr oder weniger spannend, ab 10 Uhr ist eine merkwürdige Sache. Und die Zeit haben wir jetzt nicht durch. Kann sein, dass es überhaupt auch immer gleich keine Wendung gibt. Ich weiß nicht, ich kann nicht zusagen, aber auch wenn das so eine Storyline, dass es nach 0 Uhr ziemlich cool gewesen wird. Also dann muss man gucken, wie ich wirklich mal stoppe und rauche eine Zigarette und fange dann die Tonspur an.